Я хотел бы призвать Божье благословение на матерей. Ich möchte gerne die Mütter segnen. Вы тоже? Man, wollt ihr das auch? Дети здесь есть, мама здесь есть. Also, Kinder sind ja hier, Mamas sind hier. Если даже твоя мама где-то в другой стране. Auch wenn deine Mutter in der, im anderen Land ist. Кроме того, что ты можешь ей позвонить сегодня. Du kannst sie sogar anrufen heute. Das solltest du. Also, das solltest du auch. Ты должен это сделать. Du musst es unbedingt machen. Может быть, ты не можешь ей подарить цветы. Vielleicht kannst du ihr keine Blumen schenken. Может, она далеко. Weil sie weit weg von dir ist. Но тебе нужно хотя бы обязательно помолиться. Aber du musst unbedingt für sie beten. Благословить mindestens. Ее. Und sie segnen. И мы сейчас это сделаем вместе. Und das werden wir jetzt gemeinsam machen. И тем, кто здесь из вас, мамы, дорогие. Und diejenigen, die Mamas sind und die hier sind. Я хочу пожелать вам стать бабушками. Ich möchte euch wünschen, dass ihr zu Omas werdet. Не в том смысле, что вы быстро постарели. Nicht in dem Sinne, dass ihr schneller alt werdet. Нет, нет. Nein, nein, natürlich Но чтобы nicht. У вас по милости Божьей были внуки. Aber dass bei euch nach der Gnade Gottes viele Enkel kommen. И внучки. Und auch Enkelinnen. Я все чаще встречаю людей, которые мечтают о внуках. Ich treffe jetzt umso mehr Menschen, die Enkel wollen oder sich но, wünschen. Но их нет. Aber die sind nicht da. И это проблема. Und das ist ein Problem. Внуки – это классно. Denn Enkel sind klasse. Те, которые имеют внуков, да. Also diejenigen, die Enkel haben, die wissen das. Те, которые не знают, я объясню, почему. Die das noch nicht wissen, ich erkläre es euch. С ними поигрался и можешь сразу отдать. Mit denen spielst du und kannst es gleich abgeben. Если бы я мог, я бы сразу рожал внуков. Also wenn ich, wenn es für mich möglich wäre, hätte ich gleich die Enkel geboren. Гораздо выгоднее, знаешь. Das ist wesentlich vorteilhafter. И Бог обещает праведнику благословение не только во втором поколении, а в третьем. Gott verspricht einem Gerechten nicht nur in der ersten Generation, sondern in der zweiten Generation Segen. Да, и полнота благословения, она лежит в третьем поколении. Und die Fülle der Segnungen, die liegt in der dritten Generation. Это интересно, что es ist interessant. Апостол Павел говорит, я от прародителей служу Богу. Dass der Apostel Paulus gesagt hat, ich diene Gott durch meine Verwandte. И Тимофей, он говорит, вера обитала уже в бабушке твоей. Und Timotheus sagt, dein, also zu Timotheus sagt er, der Glaube hat schon gewohnt in deiner Oma. И в третьем поколении этот бутон веры, он так открывается красиво. Und in der dritten Generation macht sich diese Blume, die vorher zu war, richtig auf. И ты видишь силу Божию, славу Божию. Und du siehst diese Herrlichkeit und die Kraft Gottes darin. На внуках и внучатах. Auf den Enkel und auf den Enkelinnen. И чтобы было благословено третье поколение, нужно, чтобы было благословено второе поколение. Und damit die dritte Generation gesegnet ist, muss auch die zweite gesegnet sein. И мы помолимся за матерей. Und wir wollen für die Mamas beten. Потому что на них лежит часто вот этот груз. Denn oftmals liegt auf ihnen so eine Last oder so eine Schwere. Не только материального. Nicht nur materielle Natur, но и духовного благословения sondern, geistliche Segnungen ihrer Kinder. И особенно, если они одни. Und besonders, wenn sie alleinstehend sind. Если у них есть муж, это прекрасно. Wenn sie einen Ehemann haben, das ist wunderbar. Потому что папа вообще-то должен иметь эту ответственность за духовное воспитание детей. Denn der Papa sollte eigentlich diese Verantwortung für die Kinder haben. По Писанию. Nach der Schrift. Говорит, отцы, воспитывайте детей в учении и наставлении Господнем. Väter, ihr sollt eure Kinder in der Schrift und Unterweisung erziehen. Отцы. Also Väter. Не мамы. Nicht die Mamas. Хотя и мамы, конечно. Natürlich auch die Mamas. Okay, давайте мы сейчас встанем просто. Lass uns mal aufstehen. Помолимся за наших дорогих мам. Und werden für unsere lieben Mütter beten. Спасибо, дорогой отец. Danke dir, lieber Vater. Что ты даёшь нам жизнь? Dass du uns das Leben gibst. Через мам. Durch die Mütter. И эта любовь, она сохраняется всю жизнь. Und diese Liebe, sie wird leben lang aufbewahrt. Ты вложил в матерей эту любовь. Du hast in die Mütter diese Liebe hineingelegt. Которая так близка к твоей любви. Die so nah ist an deine Liebe. Она почти совершенная. Die ist fast vollkommen. Спасибо тебе. Danke dir. Что ты дал нам мам. Dass du Mütter gegeben hast. Мы благословляем их сейчас. Wir segnen sie jetzt. Мудростью свыше. Mit Weisheit von oben. Здоровьем. Mit Gesundheit. Миром, mit Frieden. Радостью. Mit Freude. Пусть мир твой охраняет их. Dein Frieden soll sie bewahren. Любовь твоя, да сопровождает. Und deine Liebe soll sie begleiten. Во имя Иисуса Im Namen Христа. Jesus Christus. И все сказали, Und alle sagen gemeinsam Amen. Amen. Садитесь, пожалуйста. Садитесь. У вас есть, может быть, внуки? У меня тоже есть внуки. Vielleicht habt ihr Enkel. Ich habe selber Enkel. И они Kinder. Любят, они любят быть в церкви. Und sie lieben es, in der Gemeinde zu sein. Открою вам секрет, почему. Ich will euch ein Geheimnis offenbaren. Warum? У жены в сумочке лежат всегда конфеты. Bei meiner Frau liegen in ihrer Tasche immer Bonbons. Да, это секрет. Das ist ein Geheimnis. Когда внуки приезжают в церковь, они сразу бегут к жене. Also wenn meine Enkelkinder in die Gemeinde kommen, laufen sie gleich zu meiner Ehefrau, also zu ihrer Oma. Они знают, там гарантированно есть кека. Sie wissen garantiert, dass dort etwas Leckeres gibt. И знаешь, это у них твердая ассоциация. Церковь – это конфета. Wisst ihr, sie haben so die Assoziation mit Gemeinde, die ist fest, feste Überzeugung, dass Gemeinde ein Bonbon ist. Bonbon ist, ja. Очень важно, чтобы у наших детей были ассоциации с церковью приятные. Also es ist sehr wichtig, dass unsere Kinder solche Assoziationen haben mit der Gemeinde, dass es gut ist. И когда мы приходим в церковь вдвоем, они нас видят вдвоем, как ты думаешь, куда они, кому они бегут? Also wenn wir zu zweit in die Gemeinde kommen, was denkst du, zu wem sie zuerst laufen? И у них устойчивая ассоциация. Бабушка – это как конфета, кека. Also sie sind fest der Überzeugung, dass Oma ein Bonbon ist. А дедушка – это колючая борода. Und der Opa ein stachelicher Bart ist. И я здесь проиграл, очевидно. Und hier bin ich offensichtlich im Nachteil, also ich habe verloren. Битва за симпатию внуков уже проиграна с моей стороны. Also Sieg, also der Kampf um die Sympathie der Enkelkinder ist bereits verloren. Во всем виновата борода. Und an allem schuld ist der Bart. И дамская сумочка с конфетами. Und Damentasche mit Bonbons. Так что вот я уже пытался взять реванш и положил себе пару конфет в портфель. Also ich habe versucht schon eine Revanche zu nehmen und habe ein paar Bonbons in meinen Koffer hineingelegt. Но уже было поздно. Aber es war bereits zu spät. Потому что рефлекс уже состоялся. Weil Reflex hat sich schon bereits gebildet. И против рефлекса не попрешь. Und gegen Reflex kannst du gar nichts mehr machen. Внуки всегда будут сперва к бабушке бежать теперь всю жизнь. Die Enkelkinder werden ihr Leben лang immer zuerst zu der Oma laufen. Так что если у тебя еще нет внуков, запомни, папа или дедушка. Deswegen, Papa oder Opa, wenn du noch keine Enkelkinder hast. Почему одни люди бегут к Богу, а другие люди бегут от Бога? Wieso laufen manche Menschen zu Gott und manche davon? Здесь есть та же самая картина. Hier ist dieselbe Bild. Потому что для одних Бог это есть вот такие дамочки, которые здесь на парк-пляцах, на парковках проверяют твою парковочную листочек. Also für die einen ist Gott so, wenn du jetzt Parkplätze kennst, wo solche Damen laufen und die Parkzettel sich anschauen. У нас в основном это prüfen, дамы, Da sind meistens so Kontrolleure, die Frauen sind. И вот эта дама стоит возле твоей машины и смотрит на паркшайн. Und diese Frau steht bei deinem Auto und schaut sich den Parkschein an. Пока пройдет полчаса твоей. Bis die halbe Stunde abläuft. И потом она с улыбочкой влепит тебе такой штраф. Und dann wird sie mit einem Lächeln auf dem Gesicht dir eine Strafe hineinbrezeln. И вот, знаешь, люди ассоциируют Бога вот с такой дамочкой. Und wisst ihr, manche Menschen assoziieren Gott mit so einer Frau. Таких людей много. Solche Menschen gibt's genügend. Не христиан, прежде всего. Also erstens keine Christen. Но есть такие христиане, которые также думают. Aber es gibt auch solche Christen, die genauso denken. Они думают, Бог хочет меня наказать. Sie denken, Gott möchte mich bestrafen. Он только и ждет, чтобы меня наказать. Er wartet nur förmlich darauf, um mich zu bestrafen. И у них есть эта устойчивая ассоциация. Und sie haben diese feste Überzeugung, Assoziation. Бог и полицейский. Gott und Polizist. Но есть люди, у которых есть другая устойчивая ассоциация с Богом. Aber es gibt andere Menschen, die eine feste Überzeugung haben oder Vergleich mit Gott. Как с этой бабушкой. Wie genauso mit dieser Großmutter. Бог только и ждет, чтобы благословить меня. Gott wartet nur darauf, um mich segnen zu können. Потому и мы и любим церковь. Deswegen lieben wir auch die Gemeinde. Знаешь, мы приходим сюда. Weißt du, wir kommen hierher, потому что мы привыкли, Бог здесь. Weil wir gewohnt sind, dass Gott hier ist. И у него для нас есть благословение. Und er hat für uns alle einen Segen. И приучи себя к этой мысли. Und bringe dir diesen Gedanken bei. Если я ищу Бога, wenn ich nach Gott suche, то он ищет благословить меня. Dann sucht er danach, um mich segnen zu können. И у него есть для меня благословение. Und er hat für mich auch einen Segen. Это очень важно. Es ist sehr wichtig. Знаешь, некоторые могут сказать, пастор, но это звучит слишком меркантильно. Weißt du, einer kann vielleicht sagen, Pastor, es hört sich ziemlich merkantil an. Не, я еду в церковь. Ja, ich fahre jetzt in die Gemeinde. А мне ничего от Бога не нужно. Ich brauche gar nichts von Gott. Я ему даю, а не он мне. Ich gebe ihm und nicht er gibt mir. Знаешь, чтоб ты перепутал папу на небесах с полицейским. Dann heißt das, dass du den Papa im Himmel mit einem Polizisten verwechselt hast. Amen. Amen. Евреям 11, глава 6 стих. Hebräer 11, 6. Здесь есть вот что-то, что мы часто уже знаем очень хорошо, но... Hier ist etwas, was wir eigentlich schon sehr gut kennen. Одну мысль, по-моему, мы еще ее не так хорошо усвоили. Aber meiner Meinung nach ist dieser Gedanke noch nicht ganz angekommen bei uns. 11:6. А без веры угодить Богу невозможно, потому что надобно, чтобы приходящий к Богу, первое, веровал, что Он есть, второе, и что Он ищущим Его воздает. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, erstens muss glauben, dass er es ist, und zweitens, dass er die belohnt, welche ihn suchen. Надобно. Es ist wichtig. Нам надобно. Es ist wichtig für uns, чтобы угодить Богу, um Gott zu gefallen, веровать, zu glauben, что он есть, понятно, dass es ihn gibt, ja, das но ist klar. Веровать, glauben, что он ищущим его, dass er diejenigen, die nach ihm suchen, воздаст, auch belohnt. И там перевод слова этого может так выражаться, вознаграждает. Und die Übersetzung von diesem Wort ist ja wie eine Belohnung, wie ein Preis. То есть, когда мы ищем Бога, also, wenn wir nach Gott suchen, мы должны веровать, dann sollten wir glauben, что Он воздает. Dass er belohnt. Вот в этом процессе искания Бога, und in diesem Prozess des Suchens nach Gott, написано просто, Он тебе воздаст. Steht geschrieben ganz einfach, dass er dich belohnen wird. Не совсем, может быть, то, что ты ожидаешь. Nicht vielleicht ganz das, was du erwartest. Но Он в любом случае воздаст. Aber er wird so auf jeden Fall dich belohnen. Er macht das. В большую меру, чем ты ожидаешь. Und im größeren Maß, als du überhaupt je erwartest. Вот эта вера, она угодна Богу. Und so ein Glaube gefällt Gott. Но не вера, что Бог полицейский, который только ждет, чтобы меня наказать и Aber штрафовать. Nicht der Glaube, dass Gott ein Polizist ist und wartet nur bloß darauf, um mich bestrafen zu können. Amen. Amen. Потому что тогда ты будешь бегать от Бога. Dann wirst du von Gott ständig weglaufen. Это Natur, это природа. Das ist unsere Natur. Поэтому будь как наши внуки и не выпендривайся. Deswegen sei wie unsere Enkelkinder und mach nicht, bilde dir nichts ein. Amen. Amen. Нырнем в Слово Божье. Wir wollen wieder ins Wort Gottes uns eintauchen. И давай скажем, Господь, спасибо. Und lass uns sagen, слово, danke Gott für dein Wort, здесь, dass du hier bist, dass du ein Gott bist, der spricht. Amen. Amen. Моя тема сегодня называется коротко «Делай запас». Mein Thema heißt heute kurz und bündig «Mache ein Vorrat». Ja, жена сказала, что в магазинах отсутствует растительное масло или дефицит растительного масла. Also meine Frau hat mir gesagt, in den Supermärkten fehlt an Öl, also es gibt ein Defizit an Öl. Не знаю, правда или нет, наверное, да. Ich weiß nicht, ob das der Wahrheit entspricht, aber ich denke schon. Но что здесь проблема? Это проблема или нет? Aber ist es tatsächlich ein Problem oder nicht? Мне кажется, можно жарить и на масле обычном тоже. Ich denke, man kann auch auf dem normalen Öl braten. Да. Неприятно, может, ну, ничего страшного. Schmeckt vielleicht nicht so, aber ist nicht so schlimm. Вот Иисус говорит, что в последнее время будет дефицит масла. Also Jesus sagte, dass in der letzten Zeit tatsächlich ein Defizit an Öl sein wird. И что те, кто не сделал запаса масла, und dass diejenigen, die nicht genug Vorrat haben an Öl, неразумные, sind töricht. Кто сделал запас масла? Und derjenige, der auf Vorrat gekauft hat, умные. Die sind klug. То есть Библия это пророческая книга. Amen. Also Bibel ist ein prophetisches Buch. Amen. И у тебя есть сегодня возможность такая, это я даю лайфхак благовестникам. Und du hast heute eine Möglichkeit, also ich gebe einen Lifehack an jeden, der die gute Nachricht verbreitet. Кто хочет проповедовать? Derjenige, der predigen möchte. Теперь можно начинать разговор об Иисусе прямо у лавки в магазине. Du kannst gleich ein Gespräch mit den Menschen anfangen bei den Regalen mit Öl. Стоишь у пустой лавки. Du stehst am leeren Regal. Там, где растительное масло. Also dort, wo Pflanzenöl normalerweise steht. Люди подходят, хотят und die Menschen kommen und wollen etwas kaufen. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Und dann sagen sie, ай-яй-яй-яй-яй. А ты говоришь, а вы знаете? Und dann sagst du, wissen Sie was? В Библии написано о том, что последнее время не будет масла. In der Bibel steht, dass in der letzten Zeit das Pflanzenöl fehlen wird. Так что придите домой, откройте Библию, Матфея 25 глава, прочитайте. Deswegen geht nach Hause und macht mal in der Bibel den Kapitel 25 und liest das dort durch. И пока он дома найдет Матфея 25 главу. Und bis er zu Hause diesen Kapitel 25 findet. Там Дух Святой что-то ему подскажет. Другое. Wird der Heilige Geist ihm etwas noch dazu sagen. И ты правду сказал, и человек получил откровение. Аллилуйя. Du hast die Wahrheit gesagt und der Mensch hat eine Offenbarung bekommen. Amen. Это называется креативное благовестие. Und das heißt kreative Botschaft. Okay. Все нормальные христиане уже знают, о чем речь, да? Also alle normale Christen wissen schon, wovon die Rede ist. Притча о десяти девах. Das ist ein Gleichnis über die zehn Jungfrauen. Если ты не знаешь, что такое 10 дев, то тогда стань нормальным сегодня. Wenn du nicht weißt, wer zehn Jungfrauen sind, dann werde heute normal. И мы начнем с этого. Матфея 25:8. Und wir wollen damit beginnen heute 25 Matthäus Vers 8. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. И это очень культурно сказано здесь. Das ist hier sehr, sehr gebildet und höflich gesagt. Неразумные, мудрые. Also Törichte und Kluge. Переводчики синодального перевода, они очень старались выразить все благочинно. Also die Übersetzer von der Übersetzung, die haben versucht, das so höflich wie möglich zu sagen. Да, вообще-то я обожаю синодальный перевод. Eigentlich liebe ich synodale Übersetzung. Но они оказали нам медвежью услугу. Aber sie haben uns nicht unbedingt einen Gefallen damit gemacht. В этих ситуациях. Also in diesen Situationen zum Когда Beispiel. Когда они выражали все целомудренно. Wo sie versucht haben, alles höflich auszudrücken. Потому что христиане некоторые разучились говорить нормальным языком. Denn manche Christen haben verlernt, normale Sprache zu reden. Я не стали боятся слова определенные. Und sie fingen an, Angst vor bestimmten Wörtern zu haben. Они им кажутся слишком резкими. Weil es kommt ihnen so vor, dass die ziemlich scharf ankommen. Но Библия их не боится. Aber die Bibel hat keine Angst vor solchen Wörtern. Вообще, Библия написана нормальным языком, дорогие. Allgemein, die Bibel ist in normaler Sprache geschrieben worden. Я иногда читаю в оригинале Библию. Manchmal lese ich im Original die Bibel. Новый Завет, прежде всего. In erster Linie das Neue Testament. Там можно такое почитать, что я даже боюсь вам здесь это вслух сказать. Man kann dort solche Dinge rauslesen, wo ich manchmal Angst habe, euch das überhaupt da überhaupt zu sagen. Okay. Новый русский перевод говорит так. Also neue russische Übersetzung sagt so. Глупые сказали умным. Also die Dummen haben den Klugen gesagt. Дайте нам немного масла, наши лампы гаснут. Gebt uns ein wenig Öl, denn unsere Lampen werden sonst erlöschen. Иисус вот говорит ясно здесь. Also Jesus spricht hier ganz klar und deutlich. Есть глупые люди. Es gibt Törichte, also dumme Leute. Есть умные люди. Und es gibt kluge Leute. Везде. Überall. И современный человек воспринимает эти два слова. Und ein moderner Mensch empfindet diese zwei Wörter. Как оценку умственных способностей. Als die Bewertung von seinem Verstand oder von seinen Fähigkeiten. И тогда это звучит оскорбительно. Und dann hört sich das beleidigend an. Но Библия, говоря о глупцах, она не говорит о умственных способностях. Also wenn die Bibel über die Törichten spricht, das spricht nicht von deinen Fähigkeiten. Она говорит о словах человека. Die spricht über die Wörter von den Menschen und auch über seine Handlungen. И тогда она оценивает его или глупого, или мудрого. Und dann bewertet sie diesen Menschen als töricht oder als klug. Это нужно усвоить. Das muss man tatsächlich verstehen, dass Потому da Unterschied gibt. Иисус рассказывает, например, притчу о одном богатом бизнесмене. Zum Beispiel erzählt Jesus ein Gleichnis über ein einen reichen Kaufmann. Да, этот человек был очень умный. Dieser Mann war sehr klug, also der war ja klug. Потому что он смог сделать большую маржу. Weil er fähig war, großes Geschäft aufzubauen. И он сказал себе. Und er hat zu sich selbst gesagt. Душа. Meine Seele. Много добра лежит у тебя на многие годы. Du hast viel Gutes für viele Jahre angespart und es liegt da für dich. Смотри, он был умный. Schau hier, er war klug. Его IQ был наверняка выше, чем у многих. Sein IQ war tatsächlich wahrscheinlich höher als bei vielen anderen. Но Библия, Бог говорит в этой истории. Aber die Bibel und Gott spricht zu dieser Geschichte. Безумный. Dass er einfach ein Wahnsinniger ist. Ты не умный. Du bist nicht klug. Ты безумный. Du bist wahnsinnig. Понимаете? На основании слов этого человека. Aufgrund der Worte von diesem Menschen. Бог видит, он глупец. Sieht Gott, dass er ein Törichter, dass er ein Dummer ist. Вообще Библия много говорит о глупцах. Und überhaupt, die Bibel spricht sehr viel über die törichten, dummen Menschen. Именно с точки зрения слов и дел человека. Genau aus der Sicht der Handlungen und der Worte der Menschen. Это, конечно, не про нас с вами. Das ist natürlich nicht über uns alle hier. Я уверен, я не шучу. Ich bin mir da sicher, also ich mache tatsächlich auch keinen Spaß. Но раз Иисус об этом говорит, нам нужно об этом говорить. Aber wenn Jesus davon spricht, dann sollten wir auch davon reden. Как узнать глупого человека? Also wie kann man einen dummen Menschen erkennen? По его словам. Nach seinen Worten. Как один мудрец сказал, wie ein Weiser mal gesagt hat, открой свой рот, чтобы я тебя узнал. Mach mal deinen Mund auf, damit ich erkenne, wer du bist. Не зубы узнать, а тебя узнать. Also nicht deine Zähne sehen, sondern dich. И как узнаешь глупого? По его словам. Und wie kannst du einen dummen Menschen erkennen? Nach seinen Worten. Итак, мудрец, also, der Weise, мудрые девушки, also die Weisen, also die klugen Mädels, их пять, da sind fünf davon, и пять, которых Иисус называет глупыми. Und fünf, die Jesus als töricht bezeichnet. Что говорят эти пять глупых девушек? Also was sagen diese fünf törichte Jungfrauen? Они говорят, дайте нам. Sie sagen, gibt uns. Дайте нам. Gibt uns. Они простые. Sie sind einfach. Как две копейки. Wie, wie ein Euro. Wie zwei Cent. Да. Они такие простые. Sie sind so einfach. Но это не простота во Христе. Aber das ist keine Einfachheit in Christus. Понимаешь, вот есть разница, простота как две копейки или простота во Христе. Weißt du, es gibt einen Unterschied zwischen, wenn du einfach bist wie zwei Cent oder wie Christus, also wie Einfalt, wie die Einfachheit in Christus, in Christus. Они говорят, у вас есть. Sie sagen, ihr habt. У нас нет. Wir haben es nicht. Дайте. Gibt uns. Для них нет слов «пожалуйста». Für sie existieren keine Wörter wie «bitte». Извините. Oder «tut mir leid». Я тут просчитался немного. Oh, ich habe mich ein bisschen verrechnet. Масла нет. Mir fehlt an Öl noch. Но здесь такой коммунистический подход. Aber hier verwenden sie so einen kommunistischen Zugang oder. Вас много, у нас мало. Дайте нам вашего. Also ihr habt viel, wir haben wenig, also gib mir was von eurem. Да. А как узнать мудрых людей? Und wie kann man kluge Menschen erkennen? Тоже по словам. Genauso nach ihren Wörtern. 9. стих. Das ist der Vers 9. Мудрые отвечали. Aber die Klugen antworteten. Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим. Und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr zu den Händlern und kauft für euch selbst. И купите себе. Und kauft für euch selbst. Современный перевод говорит, нет, ответили те, если мы поделимся с вами маслом, то не хватит ни вам, ни нам. Пойдите лучше к торговцам и купите. Und die moderne Übersetzung sagt, also es reicht nicht für uns alle, also wenn ihr wollt, dann geht für euch, damit, also zum Händler und kauft das für euch. То есть они говорят, девушки, мы не жадные. Sie sagen, Mädels, wir sind nicht geizig. В других условиях мы охотно поделились бы с вами. In anderen Umständen hätten wir gerne mit euch geteilt. Если вы завтра попросите у нас масло, мы охотно отольем вам. Also wenn ihr morgen nach dem Öl fragen würdet, dann werden wir gerne euch etwas davon abgeben. Но ситуация такая. Aber die Situation ist aber so. Если мы сейчас поделимся с вами нашим маслом. Also wenn wir jetzt mit euch unser Öl teilen werden. То не попадем на пир ни мы, ни вы. Dann werden weder wir noch ihr zu dem Festmahl kommen können. Мы все проиграем. Wir werden alle verlieren. И жених с невестой останутся без гостей на свадьбе. Und die Braut und der Bräutigam bleiben ohne Gäste auf ihrer Hochzeit. Мы их опозорим. Wir werden sie beschämen dadurch. Речь даже не о нас с тобой. Die Rede ist nicht einmal über uns beide. А о женихе и невесте. Sondern über die Braut und über den Bräutigam. Знаешь, вот это мудрость. Schau her, das ist die Weisheit. Они думают. Sie denken nach. И в основном люди не любят думать. Und im Großen und Ganzen lieben die Menschen es nicht so sehr nachzudenken. Кто-то заметил из вас, hat das jemand vielleicht schon von euch gemerkt? И поэтому мудрым, то есть нам с вами, остается думать и за тех, кто не любит думать. Deswegen sind wir praktisch genötigt, auch für diejenigen zu denken, die nicht klug sind. Эйнштейн сказал, есть две вещи во Вселенной. Einstein hat gesagt, es gibt zwei Dinge im Universum, которые никогда не кончаются. Die niemals ausgehen werden. Это говорит наше мироздание, наш космос. Das ist unser Kosmos. И человеческая глупость. Und die menschliche menschliche Dummheit. Насчет первого говорит, я не уверен. Was das erste anbetrifft, bin ich nicht ganz so sicher. Иисус подмечает, что в последнее время люди разучатся думать. Und Jesus vermerkt, dass die Menschen in der letzten Zeit verlernen werden, überhaupt nachzudenken. Как было во дни Ноя? Wie das zu den Tagen von Noah war? Так будет и в пришествии Сына. So wird es auch beim Kommen von Jesus sein. Они ели, пили и не думали. Sie haben gegessen, sie haben getrunken, aber sie haben nicht nachgedacht. Вот это проблема сегодняшнего времени. Das ist das Problem von der heutigen Zeit. Ели, пили, sie haben gegessen, sie haben getrunken und haben nicht nachgedacht. И смотри, Иисусу нужны думающие люди. Schau her, Jesus braucht Menschen, die nachdenken können. Друзья мои, Антихрист, он нуждается в зомби. Und meine Freunde, der Antichristus, der braucht Zombies. И он получит зомби. Und er wird auf jeden Fall welche bekommen. Без сомнения. Ohne Zweifel. Так легко сегодня получить целые народы как зомби. Es ist so leicht heute die ganzen Völker als Zombies zu bekommen. Но Иисусу нужны думающие. Aber Jesus braucht Menschen, die nachdenken können. И это наша забота, друзья. Und das ist unsere Sorge, meine Freunde. Чтобы в церкви всегда были думающие люди. Dass in der Gemeinde immer solche Menschen sind, die nachdenken können. Развивай в себе мышление. Du sollst deine Gedanken in dir oder dein Verstand in dir своих, weiterentwickeln. Своих детях. In dir, in deinen Kindern. И вот эта притча о десяти девушках. Und dieses Gleichnis über die 10 Jungfrauen. Знаешь, там возникает вопрос, всегда возникает вопрос. Weißt du, es kommt dort eine Frage, die kommt immer auf. Что это за масло? Was ist das denn für ein Öl? Я, наверное, раз 100 уже слушал проповеди на эту тему. Ich habe bestimmt schon 100 Mal Predigten über dieses Thema gehört. Сколько проповедников, столько мнений. So viel die Prediger gibt, so viel gibt's auch die Meinungen davon. Я тебе скажу сегодня точно, что это есть. Ich kann dir heute hundertprozentig sagen, das gibt es. Сейчас ты получишь ответ на этот великий вопрос. Du wirst jetzt eine Antwort bekommen auf diese große Frage. Слушай, масло. Also hör zu, das Öl. Это что-то ценное. Das ist etwas Wertvolles. Что было у пяти девушек. Das die 5 Jungfrauen hatten. Вау. Масло это было у них в избытке. Also dieses Öl hatten sie im Überfluss gehabt. Вот это что-то у других не было. Also dieses etwas hatten die anderen nicht. В достатке. Nicht einmal im Überfluss, sondern genügend. У них было это, но это sie было hatten es, в дефиците. Aber das war defizitmäßig bei ihnen da. И еще что-то важное. Und noch etwas ganz Wichtiges. Эти мудрые. Diese Weisen, они не готовы были отдать вот это ценное. Sie waren nicht bereit, dieses Wertvolle abzugeben. Этим, которых не было, то, что им нужно было. Denen, die das nicht genügend hatten, die das aber gebraucht hatten. И все те, которые здесь христиане больше 10 лет, они понимают, что. Und alle Christen, die hier da sind, die mehr als 10 Jahre schon die Gemeinde besuchen. Здесь возникает проблема с понятиями Дух Святой. Also hier kommt das zu einem Problem über das Verständnis über den Heiligen Geist. Что я не могу передать так. Dass ich das nicht so geben kann oder übergeben kann. С верой. Im Glauben. И поэтому мы сейчас не будем ломать голову, что такое Deswegen масло. Deswegen lass uns jetzt nicht unser Kopf zerbrechen, was das Öl anbetrifft. Давай увидим принцип. Aber lass uns ein Prinzip daraus sehen. И у меня лично возникает вопрос к этим пяти мудрым людям. Und bei mir persönlich kommt diese Frage auf zu diesen 5 klugen Frauen. У тебя не возникает к ним вопроса? Hast du keine Frage an sie? У меня есть серьезный вопрос к ним. Also ich habe eine ernsthafte Frage an sie. Я стараюсь мыслить не религиозно, поэтому. Ich versuche nicht religiös zu denken. И мой вопрос к ним был бы такой. Und meine Frage an Sie wäre so, а где же ваша христианская любовь? Und wo ist denn eure christliche Liebe geblieben? У них дефицит, у вас много. Die haben Defizit, ihr habt genügend. В чем дело? Ihr habt zu viel. Was ist los mit euch? Ты не слышал Иисуса? Hast du denn Jesus nicht gehört? Любите друг друга. Ihr sollt doch einander lieben. Это еще что за эгоизм? Was ist das für ein Egoismus? Что ты прячешь свой кувшин? Wieso versteckst du dein Gefäß von mir? Я стал размышлять, и я понял, что на самом. Ich habe begonnen nachzudenken und ich habe verstanden, что это не отсутствие любви. Das ist nicht das Fehlen der Liebe. И это не эгоизм. Und das ist auch kein Egoismus. Когда они сказали, als sie gesagt haben, Stopp. Если мы дадим вам сейчас это масло, wenn wir euch dieses Öl geben, то получится проблема для всех. Dann kommt ein Problem auf alle zu. И согласись, Иисус не стал бы в пример приводить эгоистов. Und stimme mir mal zu, dass Jesus kein Beispiel gebracht hätte über die Egoisten Но dabei. Он приводит в пример этих пяти. Aber er zeigt hier dieses Beispiel an 5 klugen Frauen. И он называет их мудрыми. und er nennt sie kluge, also weise Frauen. Так что нам нужно разобраться тогда. Deswegen sollten wir praktisch auf den Punkt kommen. Потому что все-таки речь-то идет о христианах. Denn tatsächlich geht ja die Rede über die Christen. Конечно же. Natürlich. Мы хотим на пир. Also wir wollen ja auf dieses Festmahl. Да, и чтобы оказаться на нем, нужно быть в числе пяти этих мудрых. Und um dorthin zu gelangen, sollen wir in der Anzahl dieser fünf klugen Frauen sein. Поэтому давай разберемся с этим моментом. Deswegen lass uns mal diesen Moment mal näher betrachten. Когда самолет терпит крушение. Als zum Beispiel ein Flugzeug einen Flugzeugabsturz erlebt. Есть четкое правило. Es gibt eine klare Regel. Сперва ты должен маску одеть себе. Also zuerst sollst du die Maske für sich, sich aufsetzen. А потом ребенку. Und dann deinem Kind. Или соседу. Oder deinem Nachbarn. Сперва себе. Also in erster Linie sich selbst. Иначе ты погибнешь. Ansonsten kommst du um. И в любом случае погибнет твой ребенок. Und auf jeden Fall wird auch dein Kind umkommen. Без тебя. Ohne dich. Поэтому это не эгоизм. Deswegen ist es kein Egoismus. Also zuerst sich selbst. Das ist Weisheit. И вообще мудрость это несложная штука. Und überhaupt Weisheit ist nichts Kompliziertes. Мудрость не нужна, не нужно в библиотеках искать. Weisheit brauchst du nicht in den Bibliotheken zu suchen. Требуется только изучать себя. Es ist nur notwendig, sich selbst zu erforschen. Скажи себя. Sag mit mir sich selbst. И Писание. Und die Schrift. Okay? Okay? Изучай себя. Erforsche dich selbst und die Schrift. Und dann wirst du retten себя, dich selbst und derjenige, der dir zuhört. 1. Timotheus 4,16: Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Спаси сперва себя. Also zuerst rette dich selbst. И это такая мудрость. Und es ist so eine Weisheit. Потому что когда ты пытаешься спасти другого, denn wenn du versuchst, erst einmal den anderen zu retten, ты не будешь знать даже, как спасти другого, если ты сам не спасся. Du wirst nicht wissen, wie du den anderen rettest, wenn du selbst, dich selbst nicht vorher gerettet hast. Amen. Amen. Как спасти себя? Und wie geht es, dass du dich rettest? Как спасти себя? Wie soll man sich retten können? Вникай в себя и в учение. Also hab auf dich selbst und auf die Schrift, also auf die Lehre in как der Schrift. Как спасти другого? Und wie kannst du den anderen retten? Вникать в другого. Auf den anderen Acht zu geben? No, no, no, no. Nein, nein, nein. Как спасти другого? Also wie kann man den anderen retten? Точно так же. Genau, genau so. Вникай в себя. Habe Acht auf dich, also erforsche dich. Не в другого. Nicht den anderen erforschen. Как спасти своего ребенка? Wie kann man sein Kind retten? Вникать в ребенка. Auf das Kind achten, also ihn erforschen. No. Nein, nein. Вникай в себя. Sondern habe Acht auf dich. И спасешь ребенка. Und du wirst auch dein Kind retten. Понимаете? Versteht ihr mich? Здесь есть определенный приоритет, очень четкий. Also hier gibt es eine bestimmte Priorität, die klar und deutlich dargestellt ist. Если я вникаю в ребенка, но не в себя. Also wenn ich mein Kind erforsche, aber sich selber vernachlässige. Я не спасу ребенка. Dann werde ich niemals mein Kind retten können. Я и себя даже не спасу. Ich werde nicht einmal mich retten können. Потому что дети, они всегда делают не то, что мы говорим. Denn unsere Kinder machen nicht öfters mal nicht das, was wir ihnen sagen. Не öfters, а всегда. Also sie machen immer das nicht, was wir sagen. Они делают то, что мы делаем. Sondern sie machen das, was wir machen. А не то, что мы им говорим делать. Und nicht das, was wir ihnen sagen, was sie tun sollen. Поэтому вникай в себя и deswegen, в Писание. Deswegen erforsche dich selbst und erforsche die Schrift. Это две руки. Das sind zwei Arme. Понимаешь, если ты вникать в Писание, я понимаю, конечно, надо вникать в Писание. Also natürlich, dass du die Schrift erforschst, ist sehr wichtig. Das verstehe ich auch. Но люди говорят, при чем здесь я? Aber die Menschen fragen dann, was habe ich denn damit что zu tun? Мне там в себе искать? Was soll ich in mir denn noch überhaupt suchen? Павел не ошибся, когда он говорит это несколько раз в Писании. Der Paulus hat sich nicht geirrt, weil er hat das mehrmals in der Schrift erwähnt. Он говорит Коринфянам, исследуйте себя. Er sagt an die Korinther, ihr sollt euch erforschen. Самих себя исследуйте. Also, sich selbst sollt ihr erforschen. Смотри, исследование себя, оно приводит тебя на глубину. Schau her, wenn du dich selbst erforscht, das bringt dich in die Tiefe. И там ты откопаешь внутри себя масло. Und du wirst dort in dir drin das Öl herausgraben können, finden können. Не просто кувшин, ты откроешь себе источник масла. Du wirst nicht nur einfach ein Gefäß von Öl finden, sondern du wirst eine Quelle aus dir, die wird aus dir rausfließen. Знаешь, как в Эмиратах. Weißt du, wie in den Emirates, когда на глубине обнаружили нефть, wo man in der Tiefe das Öl gefunden hat, also Erdöl, это было буквально пару десятков лет назад. Das war wortwörtlich vor paar Jahrzehnten. Но тысячи лет арабы, бедуины, они ходили по этой территории. Aber tausende von Jahren liefen die Araber und die Beduinen auf diesem Öl. И они ни о чем не мечтали, кроме как о своих верблюдах. Und sie haben über nichts anderes geträumt, als nur über ihre Kamele. Но пришел дядя чужой. Aber dann kam ein fremder Onkel. Сказал, вы гуляете по золоту. Und sagte, ihr läuft auf dem Gold. Знаешь, Павел говорит нам, о, в тебе есть что-то, что ты должен раскопать. А, weißt du, Paulus sagt uns öfters mal, in dir ist etwas drin, was du rausgraben если sollst. Если человек начинает исследовать себя, он становится невероятно богатым. Und wenn der Mensch beginnt, sich selber zu erforschen, dann wird er unglaublich reich. В любых отношениях. In jeder also in jeder Lage. Духовно богатым. Er wird geistlich reich sein. Он становится осознанным человеком. Er wird zu einem bewusstsamen, achtsamen Menschen. И там, Menschen. Как побочный продукт, приходит другое благословение. Und als Nebenprodukt kommt dann das andere Segen. Когда человек осознанный, wenn der Mensch bewusst ist, Бог охотно дает ему материальное благословение. Dann gibt Gott ihm sehr gerne auch das materielle Segen. Знаете, что у Бога добра этого навалом. Weißt du, bei Gott ist genügend davon. Он говорит, мое серебро и золото. Er sagt, meins ist Silber und Gold. Он говорит, завались у меня. Er sagt, ich habe genügend davon. Но ему так трудно найти людей, кому можно доверить это. Aber es fällt ihm so schwer, Menschen zu finden, denen er das anvertrauen kann. Кого это серебро и золото не испортит. Den dieses Silber und dieses Gold nicht verdirbt. И не погубит других людей еще через него. Und wird dabei nicht noch durch diesen Menschen andere Menschen Таких verderben. Таких людей мало. Solche Menschen sind zu wenige. Люди, они не ищут уже деньги. Aber die achtsamen Menschen, die suchen nicht mehr nach Geld. Потому что деньги ищут их. Denn das Geld sucht nach ihnen. И если деньги опять теряются у этих людей, und wenn sie wieder das Geld verlieren, для них это вообще не катастрофа. Für sie ist das überhaupt keine Katastrophe. Потому что они знают внутри себя ценность. Weil sie kennen ihre inneren Wert, ihren Schatz. Как Иов сказал, говорит, Господь дал, Господь взял. Wie der Hiob mal gesagt hat, Gott hat gegeben, Gott hat genommen. Знаешь, один миллионер потерял свой миллион. Weißt du, ein Millionär hat seine Million verloren. Его спросили, ну что теперь? Und man hat ihn gefragt, und was jetzt? Он говорит такой с улыбочкой. Und er sagt so mit einem Lächeln. Я сделал однажды один миллион. Ich habe einmal eine Million gemacht. И я сделаю еще один без проблем. Ich werde auch die nächste Million ohne Probleme machen. Потому что главное богатство, оно внутри меня. Denn das wichtigste Schatz ist in mir drinnen. И кто так мыслит, тот никогда не останется бедным и нищим. Und derjenige, der genauso nachdenkt, der wird niemals arm werden. Знаешь, мы все хотим знать Бога больше и лучше, и быть ближе к Нему. Weißt du, wir wollen alle Gott mehr kennenlernen. Wir wollen mehr von ihm erfahren und ihm näher sein. Но как ты хочешь познать Бога? Aber wie du Gott kennenlernen möchtest? Если ты не познал себя. Wenn du dich selbst noch nicht erkannt hast. И нам сперва нужно знать себя. In erster Linie müssen wir uns kennen. Это звучит не религиозно, я понимаю. Ich verstehe, es klingt nicht so religiös. Обычно в церквях говорят, познай Бога. Gewöhnlich hörst du in den Gemeinden, du sollst erst Gott kennenlernen, Человек erfahren. Человек – это ничтожество, Бог – это все. Mensch ist eine Nichtigkeit und Gott ist alles. Ну, это ошибка. Das ist ein großer Fehler. Если мы не познаем себя, мы не познаем Бога. Denn wenn wir uns selbst nicht erkennen, werden wir Gott niemals kennenlernen. Я вижу этот дисбаланс у многих христиан. Ich sehe diese Disbalance bei vielen Christen. Они внешне выглядят как духовные великаны. Sie schauen äußerlich wie geistliche große Leute. Но внутри also Riesen, они душевные карлики. Aber innen drin sind sie seelische Gnomen. Да. И Бог дал тебе тебя. Und Gott hat dir dich gegeben. Чтобы ты исследовал себя. Damit du dich erforscht. И когда ты это сделаешь, ты познаешь Бога и его богатство. Und sobald du das anfängst zu tun, dann wirst du Gott kennenlernen und erkennen und sein Reichtum. И ты откроешь пути, через которые Бог будет говорить к тебе. Und du wirst diese Wege entdecken, durch die Gott zu dir spricht. И это не только твой дух. Das ist nicht nur dein Geist. Твой дух это только один путь. Dein Geist ist nur ein Weg davon. Но Бог хочет говорить через твою душу. Aber Gott möchte durch deine Seele zu dir sprechen. Через твое тело. Durch deinen Körper. Знаешь, вот это полнота. Weißt du, diese Fülle, которую Бог хочет видеть в нас, dass Gott in uns sehen möchte, всегда. Immer. Он говорит, и дух, и душа, и тело. Er sagt, Geist, Seele und Körper. Пусть это все будет в полноте. Das Ganze soll immer in Fülle sein. Знаешь, сегодня есть, ну вот я сегодня проходил, я сегодня делал свою пробежку. Ich habe heute meinen Lauf gemacht in der Früh. Я смотрю, футболисты собрались. Und ich sehe, das sind die Fußballer, die sich Знаешь, versammelt haben. Есть эти качки, они накачались до безобразия. Weißt du, es gibt solche Muskelprotze, die sich voll trainiert haben. Но они не качают свои мозги. Aber sie trainieren nicht ihren Verstand. Они не качают свой дух. Sie trainieren nicht ihren Geist. И это безобразие. Und das ist eigentlich Blödsinn. Это дисбаланс. Das ist eine Disbalance. Когда говорит боксер, для чего тебе мозги? Нет, для чего тебе голова? Он говорит, чтобы в нее есть. Wo mein Boxer gefragt hat, wofür brauchst du deinen Kopf? Ну ja, zu essen. Ну да, понятно. Okay. Okay. Понимаешь, да? Du verstehst mich bestimmt. А есть другая ситуация. Und es gibt eine andere Situation. Когда человек перекачал свой дух. Wo der Mensch seinen Geist übertrainiert hat. И он забыл совсем про свою душу и про свое тело. Und er hat seine Seele und seinen Körper total vernachlässigt. И это беда сегодня у многих консервативных, традиционных христиан. Also dieses Unglück haben viele konservative Leute. Которые разрушают свою душу и свое тело. Die ihre Seele und die ihren Körper zerstören. Потому что они говорят, дух против плоти, плоть против духа. Weil sie immer sagen, der Geist ist gegen die Seele, Seele ist immer gegen den Geist. Поэтому они уничижают, пренебрегают своим телом. Deswegen vernachlässigen sie, erniedrigen sie ihren Körper. И Павел говорит, нельзя. Aber Paulus sagt, es ist nicht gut. Это видимое смиренномудрие, это не настоящее смиренномудрие. Das ist nur einfach ein Schein und nicht sein. Ты должен быть во всем красивым. Du sollst in allem schön sein. Твой дух и душа Dein Geist, и тело. Deine Seele und dein Körper. И тогда ты прославишь Господа. Und dann wirst du auch den Herrn tatsächlich zu Ehre bringen. Наш приоритет остается дух, конечно. Natürlich ist unsere Priorität und bleibt der Geist. Но нельзя забывать душу и тело. Aber man darf niemals die Seele und den Körper vergessen. Потому что именно в душе твоей и в теле твоем еще сокрыто столько богатства. Denn genau in deiner Seele und in deinem Körper sind noch so viele Schätze, versteckt, die du noch entdecken solltest. Евреям 5 глава 14 стих просто как объяснение к этому. Jetzt die Erklärung zu dem ist aus Hebräer 5:14. Твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Die feste Speise ist aber für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Да, в немецком языке это звучит не совершенный в смысле морального плана, да? Also in Deutschen hört sich das nicht so. Но зрелый. Also gereift, also das ist so. Und auf Russisch ist das vollkommen. То есть речь не о том, что ты должен быть морально совершенный. Also die Rede ist nicht davon, dass du moralisch vollkommen bist. Но что ты в смысле полноты, твой дух и душа и тело. Sondern dass du im Sinne bist die Fülle von deiner Seele, von deinem Geist und von deinem Körper. В этой полноте ты служишь Богу. Dass du in dieser Fülle Gott auch dienst. Твердая пища для духа. Die feste Speise für deinen Geist. Но здесь речь о чувствах. Aber hier ist die Rede über die Gefühle. И эти чувства, они навыком приучены к развлечению добра и зла. Und diese Gefühle, diese Sinne sind geschult durch Übung, zu unterscheiden das Gute vom Bösen. Слышишь это? Verstehst du das? Не только твой мозг. Nicht nur dein Verstand. Приучен различать добро и зло. Ist dem ist anerzogen, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Но твоя душа. Sondern auch deine Seele. Чувства. Deine Sinne, deine Gefühle. 5 органов чувств. Deine 5 Sinnesorgane. Если они приучены, они могут легко различать добро и зло. Wenn sie geschult sind, dann werden sie leicht unterscheiden können, was gut und was böse ist. И это сокровище внутри тебя. Und das ist der Schatz, der in dir drinnen verborgen Твоя ist. Душа. Deine Seele. И Господь говорит, ее надо включить сюда. Und er sagt, du sollst sie einschalten. Потому что я хочу говорить через твою душу к тебе. Denn ich möchte zu deiner Seele dadurch reden. А даже через твое тело. Sogar durch deinen Körper. Пророческое служение, например, можно много учиться в этом. Zum Beispiel durch prophetisches Gottesdienst, man kann sehr viel daraus lernen. Господь сотворил нас невероятно богатыми. Gott hat uns so unglaublich reich geschaffen. Когда он сотворил нас троичными. Als er uns als dreieinige Personen geschaffen hat. И когда написано по образу и подобию своему. Und wo er steht, nach deinem Bild und Abbild bist du geschaffen. По Троице. Bin ich geschaffen. Он сотворил тебя такой же, как он. Der hat dich genauso geschaffen, wie er selbst ist. Бог троичен. Gott ist dreieinig. И ты троичен. Und du bist auch dreieinig. Это триединство, это великое богатство. Also diese Dreieinigkeit ist ein Riesenschatz. Дух, душа и тело. Geist, Seele und Körper. И основная масса людей. Und die größte Menge der Menschen. Они двуедичны. Sie sind zweieinig. Они троедичны. Und nicht dreieinig. Потому что их дух мертв. Weil ihr Geist der Tod ist. Дух мертв. Der Geist ist tot. В тот день, когда вкусишь, говорит Бог, смертью умрешь, говорит Адаму и Еве. Der Herr hat gesagt, an dem Tag, an dem du das schmecken wirst, wirst du sterben. И потом он говорит, Ефесянам 2 глава, вас мертвых по грехам и преступлениям вашим воскресил. Твой дух воскрешается в Иисусе. Und in Epheser sagt, euch, die tot waren im Geiste, werde ich wieder auferwecken. Знаешь, там люди ходят, которые не имеют живого духа. Weißt du, dort sind die Menschen draußen, die keinen lebendigen Geist in sich haben. У них нету вот этого соединения с небом. Sie haben diese Verbindung mit Himmel nicht. И тем не менее, они нормальные люди. Und doch sind sie normale Menschen. Даже успешные бывают. Sie sind sogar erfolgreich. Потому что есть душа. Weil es auch eine Seele gibt. И есть тело. Und es gibt einen Körper. Который подарок от Бога. Die ein Geschenk von Gott sind. Которые они развивают в себе. Dass sie in sich schulen und weiterentwickeln. Но когда у тебя еще есть дух. Aber wenn du noch den Geist dazu живой, hast, который способен мечтать и верить, einen lebendigen Geist, der fähig ist, zu träumen und zu glauben, невероятное богатство. Es ist ein unglaublicher Schatz. Тогда ты как птица Феникс, в любой ситуации можешь воскреснуть из пепла. Dann bist du wie dieser Vogel Phönix, du kannst aus der Asche erwachen und dann fliegen. У тебя есть дух вера. Weil du einen Geist des Glaubens und ja, des Glaubens hast. А душа с ее чувствами. Und die Seele mit ihren Gefühlen. Есть любовь, ненависть, wo wir drin haben, Liebe, Hass, терпение, Geduld, Intuition. А это богатство, которое ты тоже можешь очищать и развивать. Das ist auch ein Schatz, was du weiterentwickeln kannst. Das ist ein Reichtum. И наши тела, эти невероятные чудеса Божьи внутри тебя. Und unsere Körper ist eine unglaubliche Erschaffung von Gott, was du auch weiterentwickeln kannst. Знаешь, вот это все богатство, которое ты можешь либо угробить, либо развивать. All das ist ein Reichtum, was du entweder weiterentwickeln kannst oder kaputt machen это kannst. Это тот капитал, друзья. Das ist dieser Kapital, который у тебя есть. Was du besitzt. У тебя есть дух. Du hast einen Geist. И ты можешь его либо развивать, либо угробить. Du kannst es entweder weiterentwickeln oder kaputt machen. И при этом у нас нет предела в духе. Und dabei haben wir keine Grenzen in unserem Geist. Представляешь? Wow. Все возможно верующим. Stell dir vor, alles ist möglich dem, der glaubt. Дух не имеет границы. Halleluja. Geist hat überhaupt keine Grenzen. Halleluja. Halleluja. И у тебя есть душа. Und du hast auch eine Seele. Ее тоже можно развивать. Die kann man auch weiterentwickeln. До совершенства. Bis zur Vollkommenheit. А можно угробить просто. Und man kann sie einfach verderben und kaputt machen. В страхе жить. In der Angst leben. Депрессии жить. In der Depression zu leben. Панические атаки получить. Und panische Attacken dadurch zu bekommen. И душа просто умирает. Und die Seele stirbt einfach. И тело то же самое. Und mit dem Körper verhält sich genauso. Божий капитал. Das ist Gott sein Kapital. Можно развивать. Du kannst es weiterentwickeln. А можно легко угробить. Und du kannst es ganz leicht kaputt machen. Богатство. Reichtum. Которое Бог вложил в тебя. Reichtümer, was Gott in dich hineingelegt hat. Бог дал тебе тебя. Gott hat dir dich gegeben. Благодари его за это. Und danke ihm jeden Tag dafür. Все возможно верующему. Alles ist möglich dem, der glaubt. Amen. Amen. У тебя есть ты. Bei dir hast du dich selbst. И это уже очень много. Und das ist auch sehr, sehr viel bereits. Oh yeah. Человек это космос. Ein Mensch ist ein Kosmos. А душа это как город. Und die Seele ist wie eine Stadt. Да, такая Тереза Акильская, она написала книгу. Das ist wie diese Тереза Акильская. Написала книгу о душе. Die ein Buch über die Seele geschrieben hat. Внутренний город, она сказала. Sie hat gesagt, es ist die innere Stadt. Innere Stadt. У тебя внутри город. Du hast in dir innen eine Stadt. И там не должно быть скучно. Und dort soll nicht langweilig werden. Если кому-то скучно, wenn es jemand von euch langweilig ist, самому себе, вот когда ты один наедине, also wenn du mit dir alleine bist, это признак неосознанности. Und dir ist langweilig, dann ist das ein Anzeichen von unbewusstem Leben. Да. Unbewusstem Leben. Если я где-то в дороге, жена мне звонит, говорит, тебе не скучно? Wenn ich irgendwo auf der Straße bin beim Fahren und meine Frau ruft mich an und sagt, ist die langweilig? Я куда-то уехал в другую страну. Also das heißt, wenn ich irgendwo in ein anderes Land gefahren bin, я говорю, не, мне не бывает скучно вообще. Dann sage ich ihr, nein, es gibt sowas nicht, dass mir langweilig ist. Я такой большой внутри, мне хорошо путешествовать внутри себя. Also ich bin so groß in mir selbst, deswegen ist das, macht es mir Spaß, mit mir selbst zu reisen. Там целый город. Dort ist die ganze Stadt innen drin. Там много можно путешествовать. Dort kann man sehr, sehr viel reisen. Знаешь, скука – это признак духовной бедности. Weißt du, wenn es dir langweilig ist, dann ist das das Anzeichen von einem armen Geist. Если тебе скучно, не хватай мобильник. Also wenn es dir langweilig ist, dann sollst du nicht zu deinem Handy greifen. Попробуй просто тихо посидеть у окна. Sondern versuche mal ganz ruhig und still an deinem Fenster zu sitzen. Зайди в гости к себе самому. Geh mal, also geh mal dich selbst besuchen als Gast. Послушай. Und hör in dich hinein. Послушай себя. Hör in dich hinein. Не в Инстаграму, там ты уже тысячу раз был. Nicht auf Insta, dort warst du schon tausend Male. Тебе не надоело. Ist das dir nicht mehr, ist das, hast du nicht genug davon? Зайди туда, где ты еще не был, в себя. Geh mal dahin, wo du noch nicht warst, in dich selbst hinein. Помнишь блудного сына? Kannst du dich an den verlorenen Sohn erinnern? Он везде был. Er war überall. Все перепробовал. Er hat alles durchprobiert. И вдруг приходит в одно место, где еще ни разу не был. Und plötzlich kommt er an einen Ort, wo er noch nie vorher da gewesen war. Он пришел в себя. Er kam zu sich selbst. И когда он пришел в себя, und als er zu sich selbst kam, он пришел к отцу. Kam er zum Vater. Amen. Amen. Приди в себя. Komm zu sich selbst. Там космос. Dort ist dein Kosmos. Ой, мне так много чего-то хочется еще сказать, но не будем. Ich möchte noch so viel noch zu euch sagen, aber das lassen wir jetzt. Я верю, что ты сейчас также в причастии. Ich glaube, dass du auch jetzt beim Abendmahl можешь пережить полноту Господа. Kannst die Fülle Gottes erleben, erfahren. Это так и будет сейчас. So wird es auch so sein. Ну давай мы сейчас вместе придем в себя. Lass uns jetzt gemeinsam jeder für sich, jeder zu sich selbst zu kommen. У тебя внутри богатство. Du hast in dir drin Reichtümer. Прекрати искать всегда снаружи что-то. Hör auf, etwas von außen zu suchen. Христос в вас. Christus ist in euch. А кто такой Христос? Und wer ist Christus? Неисследимое богатство. Das ist unerforschliches Reichtum. Неисследимое. Das ist unerforschlich. И в то же время Павел говорит. Und zur gleichen Zeit sagte Paulus. Я молюсь, чтобы Христос вселился в вас. Ich bete, dass Christus in euch wohnt. В вас. In euch. Неисследимое богатство. Das ist unerforschliches Reichtum. А оно внутри меня. Und das ist in mir verborgen. Wow. Wow. Встанем. Lass uns aufstehen. Закрой свои глаза, пожалуйста, если ты. Schließ deine Augen. И зайди к wenn себе. Du es möchtest. Зайди к себе сейчас в гости. Und geh mal zu dir jetzt rein. Я думаю, что тебе это понравится. Ich denke, das wird dir auf jeden Fall gefallen. И тебе следует это делать почаще. Und es wäre gut, wenn du das öfters mal machst. О, Господь. Спасибо тебе, что ты так любишь своих детей. Danke dir, dass du deine Kinder so sehr liebst. Открываешься им. Dass du dich ihnen offenbarst. Внутри их. In ihrem Inneren. Когда они ищут тебя. Wenn sie nach dir suchen. Ты говоришь изнутри, Господь. Du sprichst vom Innen heraus. И наш дух и душа. Und unser Geist und unsere Seele. Говорят. Reden. Нам. Sprechen zu uns. Наше тело тоже говорит нам. Unser Körper spricht auch zu uns. Научи нас слышать, Господи. Herr, lehre uns zu hören. И быть осознанными людьми. Und achtsame Menschen zu sein. Чтобы оценить это великое богатство. Um dieses Riesenreichtum wertschätzen zu können. Которое мы уже имеем. Was wir bereits besitzen. Я богат. Ich bin so reich. Я богат. Ich bin so reich. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. За то, что ты сделал каждого человека богатым. Dass du jeden Menschen zu einem reichen Menschen geschaffen hast. Дав ему дух, душу и тело. Indem du ihm den Geist, die Seele und den Körper gegeben hast. И мы обогащаемся. Und wir bereichern uns, когда входим внутрь себя, wenn wir in uns hineingehen и находим тебя, und dich dort finden. Когда мы общаемся друг с другом, wenn wir uns miteinander unterhalten, мы обогащаем друг друга. Wir bereichen einander. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. Что ты так возвысил человека. Dass du den Menschen so, so sehr erhöht hast. Славою, честью увенчал его. Du hast ihn mit Ehre und mit Herrlichkeit gekrönt. Поставил его над делами рук своих. Du hast ihn über die Werke deiner Hände gestellt. Ты сделал его венцом творения. Du hast ihn zur Krönung deiner Schöpfung gemacht. И сказал, весьма хорошо. Und du hast gesagt, es ist sehr gut. Когда ты посмотрел на человека. Als du den Menschen dir angesehen hast. Господи, прости нас, что мы унижали это благо. Herr, vergebe uns, dass wir diesen Segen erniedrigt haben. Унижали в себе это богатство. Dass wir dieses Reichtum in uns erniedrigt haben, niedergeschätzt haben. Оцени сегодня заново то, что ты внутри себя имеешь. Wertschätze heute aufs Neue das, was du in dir innen drin hast. Да, и начни это делать. Und fange an, es zu üben. Молитва, она должна происходить так. Gebet soll so gehen. Приходи в себя. Komm zu dich selbst. Начинай открывать свой рот. Fang an, deinen Mund aufzumachen. Тогда, когда ты пришел в себя. Erst dann, wenn du zu dir gekommen bist, also zu sich selbst gekommen bist. Да, и Дух Святой начинает говорить обычно изнутри. Und der Heilige Geist fängt gewöhnlich an, von innen heraus zu reden. Halleluja. Halleluja. Братья, проходите вперед. Brüder, komm bitte nach vorne. Спасибо, Дух Святой, Danke dir, Heiliger Geist, что ты преподаешь нам также эту истину, dass du auch uns diese Wahrheit unterrichtest, что мы тело Твое, dass wir dein Leib sind. Иисус, спасибо друг за друга. Jesus, und wir danken dir für jeden von uns hier. Danke, danke, Herr. Спасибо тебе, Господь. Господь говорит, der Herr spricht, Это тело мое за вас ломимое. Das ist mein Leib, das für euch gebrochen wurde. Сие творите в мое воспоминание. Und tut das zu meiner Erinnerung. Сие чаша есть новый завет в моей крови. Dieser Kelch ist der neue Bund in Blut. Сие творите в мое воспоминание. Und tut das zu meiner Erinnerung. Потому что каждый раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr das, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Да, я вижу, что Дух Святой, он хочет открывать тебе себя. Ich sehe, dass der Heilige Geist sich dir offenbaren möchte. Внутри тебя. In dir, innen drin. Поэтому приходи к себе в гости. Deswegen besuche dich selbst. И сейчас мы примем причастие, если ты знаешь Иисуса уже. Also, wenn du Jesus Christus kennst bereits, да, и ты в мире с Господом. Und du hast Frieden mit dem Herrn. Добро пожаловать к столу Господню. Dann herzlich willkommen zum Abendmahl. Да, сейчас братья разнесут. Die Brüder werden euch jetzt das verteilen. Ты можешь взять свой хлеб. Du kannst dein Brot in die Hand nehmen. Свой стаканчик. Und dein Gläschen.